Von Holy Wars singt die amerikanische Band Megadeth, also von heiligen Kriegen. Und wie ein Gotteskrieger stürzt sich Dave Mustaine, der Sänger der Heavy-Metal-Veteranen, in den Wahlkampf. My president is trying to pass a gun ban, so he's staging all of these murders like the beautiful people at the Sikh temple. Bei einem Konzert in Singapur erklärt Mustaine, der Mordanschlag in Milwaukee auf einen Tempel der Sikhs, bei dem im August 6 Menschen starben, sei von Barack Obama inszeniert worden, als Vorwand, um die Waffengesetze zu verschärfen. Außerdem wolle er seine Heimat in ein, so wörtlich, Nazi-Amerika verwandeln. Ironie der Geschichte: Der Attentäter von Milwaukee ist Wade Page, ein Star der amerikanischen Nazi-Punk-Szene. Dave Mustaine, der Verschwörungstheoretiker von Megadeth, ist auch bekennender Birther. Birther, so nennt man Leute, die Barack Obama nicht für einen echten, für einen geborenen Amerikaner halten. Viele Anhänger der Tea Party sind zudem davon überzeugt, dass Obama kein Christ ist, wie er immer behauptet, sondern Muslim sei. Es gilt also zu verhindern, die Wiederwahl eines unamerikanischen, muslimischen Adolf Hitler ins Weiße Haus. Wie Dave Mustaine und Megadeth gehört auch Ted Nugent zu den Wahlhelfern von Mitt Romney und zur alten Schule des amerikanischen Hardrock. Und zu den Amerikanern, die das Recht auf eine eigene Schusswaffe bis aufs Messer verteidigen. Also tritt Nugent im April bei der National Rifle Association auf. Das ist die einflussreiche Waffenlobby. If Barack Obama becomes the president in November again, I will either be dead or in jail by this time next year. Wenn Obama diese Wahl gewinnt, dann sei er, Ted Nugent, in einem Jahr tot. Oder im Knast. Leute wie er, die so mutig ihre Meinung sagen, hätten einen schweren Stand in Obama-Land. Er fühle sich wie ein schwarzer Jude beim Ku Klux Klan, so Ted Nugent. Tja, die Republikaner und ihre Freunde in der Popkultur. Ist das noch Patchwork der Sektierer oder schon Freakshow der Quartalsirren? Nehmen wir Kid Rock, musikalischer Gast bei Mitt Romneys Nominierung in Florida. Der rockende Ex-Gatte von Pamela Anderson ist polizeibekannt. In seinem Tourbus wurden Drogen gefunden, außerdem hat er Probleme mit dem sogenannten Wutmanagement. Zu Deutsch, der Mann rastet schnell aus. Oder nehmen wir Gene Simmons von der Glam-Metal-Band Kiss, der steht im Guinness-Buch der Rekorde. Nicht wegen seiner Musik, nein, wegen 4600. Mit mehr als 4600 Frauen will Gene Simmons Sex gehabt haben. Das wird die christlichen Fundamentalisten unter den Republikanern besonders erfreuen. Auch, dass Jenna Jameson Romney unterstützt. Jameson ist die populärste Pornodarstellerin des 21. Jahrhunderts. Patchwork, der Sektierer oder Freakshow. Den versammelten Republikanerfreunden geht es nicht um einen konservativen Wertekanon oder um eine geistig-moralische Wende wie Weiland Helmut Kohl. Nein, sie unterstützen die ganz speziellen Ziele der Grand Old Party. Waffen für jedermann, Abtreibung für keine Frau, auch wenn sie vergewaltigt wurde. Die radikalen Kulturkämpfer kommen aus den einstigen Domänen der weißen Männlichkeit Amerikas, Country und Hard Rock. Aber der hardrockende weiße Mann vom Schlager eines Ted Nugent ist heute vom Abstieg bedroht, wie seine Fans aus dem White Trash, der weißen Arbeiterklasse, die nicht mehr gebraucht wird, weil es keine Arbeit mehr gibt oder nur noch Ein-Dollar-Jobs. Diesen White Trash hat Romneys Vizekandidat Paul Ryan im Visier, wenn er sein ganz persönliches Rock-Alphabet buchstabiert. Well, my playlist, it starts with AC/DC and it ends with Zeppelin. Von AC/DC bis Led Zeppelin reicht die Playlist im iPod des Paul Ryan, also auch in gut christlicher Manier von der Hölle in den Himmel. Konservative bis ultrarechte Republikaner beanspruchen die Rockgeschichte für sich. Das ist jetzt keine große Überraschung. Es sei denn, man hinge immer noch an dem Kinderglauben, dass Pop quasi von Natur aus auf der Seite von Freiheit, Gleichheit und Schwesterlichkeit steht. She's buying the stairs.